Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 567, neue Klamotten für den Androiden. Nein, das heißt nicht, dass Lieutenant Commander Data eine neue Star Trek Uniform bekommen hat, nein, sondern dass Google I.O. 2021 war und es endlich mal wieder was Erwähnenswertes gibt bei Android. Kurioserweise, ich komme zu der Zuschrift, die ich bekommen habe, später noch. Ja. Kurioserweise ist heute genau alles anders als in der Zuschrift hier, sag ich mal, festgestellt wurde. Aber das stimmt schon, ja. Wie gesagt, später dazu mehr. Denn heute befassen wir uns tatsächlich mal wieder mit Android als Betriebssystem. Und das ist ja was, was schon fast sehr selten geworden ist momentan. Das hat viele Gründe, auch das werde ich später erklären. Aber jetzt erstmal, was ist denn da los gewesen, dass Rio mal wieder mit den Augenbrauen zuckt, wenn Google was an Android bringt? Also zunächst mal, ich bin immer noch extrem skeptisch, was Android 12 als System selbst betrifft. Sideloading wird erschwert, Zugriffe werden erschwert, damit werden wieder viele Programme nicht mehr funktionieren, ja, und die Openness, sage ich mal, von Android wird immer weiter eingeschränkt, jetzt sukzessive schon in den letzten 3-4 Versionen ist immer mehr davon flöten gegangen und jetzt ist es schon so, dass man nur noch mit spezieller Software auf USB-Sticks und so weiter zugreifen kann, die auf dem Gerät angeschlossen werden und so weiter. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber etwas hat hier mein Interesse geweckt und das war das Design. Letzte Woche habe ich euch schon gesagt, da ist was im Anflug mit den Pixel-Geräten. Da gab es Renderings, ja, und auch schon erste Gerüchte wegen dem Design. Während die Pixel-Geräte bei der Google I.O. natürlich jetzt nicht vorgestellt wurden, das habe ich auch nicht erwartet, wurde allerdings ausgiebig das neue Design von Android 12 gezeigt. Und da muss ich sagen, das war mal wieder etwas, wo mich schon begeistert hat. Aber mal eins nach dem anderen jetzt. Und zwar los ging es mit dem typischen Privacy-Geplupper. Ja, da habe ich schon wieder die Krise bekommen. Ne? Diese Versprechen, die hier gegeben werden, sind mehr oder minder irrelevant, denn das Netz der des Datenbezugs ist schon dermaßen weit gefächert, dass Google auch sowas wie Cookies oder so einfach nicht mehr braucht. Ne? Also von daher, das ist einfach nur Blabla gewesen. Bei KI, ehrlich gesagt, auch nichts Neues. Es ist ein komisches Pluto-Beispiel, zeigt auch, wie man probiert, Fakten zu verdrehen und das offenbar noch lustig findet. Pluto ist kein Planet, ja, zum hunderttausendsten Mal. Warum das dann so, wenn es auch humorvoll gemeint war, wieder den Leuten auf ins Gewissen gepaukt wird. Armer Pluto, ja, also ich weiß es nicht, was das soll. Und das Beispiel an sich mit der KI, es ist sicherlich kleine Schritte. Konversationen mit einer KI zu machen, ist eine sehr interessante Sache, nur muss es auch letztendlich was bringen. Google verspricht schon seit vielen Jahren Self-Learning-Systeme, der Google Assistant, dass es eine KI sein soll, alles nur Mumpitz, ja, gar nichts lernt der Assistant und damit ist das Ganze auch vollkommen Unsinn, hat mit KI nichts zu tun. Shopping, ja, kein Wunder, dass die Produkte ja immer seltener werden oder seltsamer werden, ja, die Produkte immer seltsamer werden, die bei Google auf den also auf den Markt kommt. Und damit meine ich jetzt nicht die Shopping-Produkte, sondern die, die Hardware, die Software, ja, die Dienste, die eben angeboten werden. Die werden ja sukzessive in der letzten Zeit immer, also haarsträubender und sinnloser. Da werden Sachen in den Vordergrund gestellt, wo ich mich einfach nur frage, braucht man das auf dem Computer, wenn man seine Arbeit machen will? Nö, braucht man nicht. Das braucht man, wenn man zu viel Zeit hat und nicht weiß, was man damit anfangen soll. Aber von daher auch diese Shopping-App, ne, die da gezeigt wurde, oder das Shopping-Portal, hat der Entwickler dort erklärt, ja, hat also was entworfen. Da hat er seiner pubertierenden Tochter gezeigt und der hat das nicht gefallen, also hat er das Ganze wieder eingestampft und nochmal von vorne angefangen. Super. Ja, das erklärt alles, dass die Produkte immer seltsam werden, wenn die pubertierenden Töchter von den Google-Mitarbeitern schon entscheiden, was denn jetzt in die Öffentlichkeit kommt, was vernünftig ist und was nicht. Das erklärt dann doch einiges. So. Und dann kam das, worauf ich gewartet habe, nämlich das Android-Design. Und alles ist neu. Alles ist anpassbar. Dieser Design-Change, sage ich mal, verändert Android grundlegend. Und bringt in diesem Sinne auch das Android-Design sozusagen auch auf andere Webseiten. Nach und nach sollen nämlich alle Google-Produkte inklusive die Web-Anwendungen auf das neue Design umgestellt werden. Und ich kann euch sagen, da wird noch viel Cedar und Mordio geschrien werden, denn das ist so das typische Ding, wo die Leute ja, sich mit Mistgabeln und Fackeln bewaffnen und dann Richtung Google Hauptquartier ziehen und dort den Kopf des Designers verlangen oder sonst irgendwas, ja. Denn das wird sehr die Leute sehr spalten. Und das merke ich zwar immer dann, wenn mir etwas gefällt. Weil dann ist es anders, dann ist es auffällig, dann ist es schräg. Und dann werden sich viele Leute dagegen auflehnen. Ja, zum Beispiel das PlayStation 5 Design war genauso. Ich habe das gesehen, habe gesagt, fantastisch. Das schönste Elektronikgerät, das es seit vielen Jahrzehnten gibt. Wahnsinn. Cool. Und natürlich, ja, hat das die Fangemeinde da halt auch gespalten und da gibt es halt auch ein Lager, wo sie sagt, oh, das ist das Schlimmste, das es jemals gab, niemals, ja. Und die anderen finden das total super, das Design. Ich gehöre eben zur letzteren Kategorie, aber genauso wird es ablaufen beim Android-Design. Denn es ist ein Bruch mit allem, was man vorher hatte bei Android. Klare Formen? Nö. Klare Farben? Nö. Klare Strategien, beziehungsweise klare Design-Strategien auf dem Schirm? Nein. Ja, und genau das ist das Richtige. Man hat hier gebrochen mit eckigen und runden Strukturen. Jetzt hat man viel Ecke und ja, fast eine frei definierte Form, ja, mit vielen Änderungen. Farblich haut einem das Ganze um. Aber, und das ist fast noch revolutionärer als die Tatsache, dass es jetzt tatsächlich wieder Farbe gibt. Farbe, Leute. Ja. Ich habe schon gedacht, es geht nur noch darum, schwarz oder weiß. Ja. Weil, ne, hier mit diesen Dark Mode und Light Mode und wunderbar, habe ich gedacht, okay, also Light Mode ist ja noch verständlich, weil man das eben im Tageslicht dann auch noch lesen kann, im Gegensatz zum Dark Mode. Aber so denkt noch mal jemand auch, dass es noch Farben gibt auf der Welt, ja? Und genau die sind zurück, Leute. Die sind zurück und zwar in allen Farben, ob rosa, Pastellgrün, Knallgelb oder was weiß ich, sie sind wieder da. Alle Farben sind wieder da. Und wieso alle Farben? Weil ihr die mit selbst einstellen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, wie noch bei keinem Android-System zuvor, selbst die Farbpalette auszuwählen und zu bestimmen, wie die Designelemente eben eingefärbt werden, so dass man zum Beispiel sagen kann, okay, die Uhrzeit soll grün sein, ja, die von mir aus die Bestätigungsfelder lila, ja, und die Hintergrundfarben oder überhaupt das Gesamtbild mit einem rosa Touch versehen, kann man alles machen, ja. Genauso gut könnt ihr ganz langweilig auch schwarz und weiß wieder einstellen, ja, und euch dann hier so, was weiß ich, grämen damit, ja, oder ihr lasst wieder Leben in eure Handys und nehmt eben die knallischen, verrückten, bunten Farben, die man hier eben nutzen kann. Diese Design-Elemente, die ziehen sich dann komplett durch das ganze Handy. Also beispielsweise ist öfters aufgetaucht, ja, hier zum Beispiel diese Vorschau, wenn jemand anruft oder wenn man jemand anruft, ja, ist ja normalerweise immer so ein runder Kreis und da ist das Gesicht von jemand drin, ne? Das ist jetzt nicht mehr rund, sondern es sieht eher aus wie so eine Blume, ja, und da drin quasi, in dieser blumigen Form, in der ist dann eben das Gesicht von dem Menschen, den man anruft. Also nicht nur die Farben sind da anders geworden, sondern auch die Designelemente an sich. Und da kann man auch nicht viel machen, ja, weil das sozusagen die Design Language ist, die neue. Beispielsweise die Uhr, also das Zifferblatt ist ebenfalls nicht mehr rund, sondern auch so diese Art Blumenform, ja. Aber eben zum Beispiel diese Ausbuchtungen, ja, wie sag ich mal Blätter, ja, sind dann jeweils eine Stunde, ja, so dass man dann auch das gleichzeitig auch als Anhaltspunkt hat, ne, wie die Zeiger stehen, ja, so, ne, kann man das dann erkennen. Auch so Sachen wie zum Beispiel die Einblendung von der Temperatur. Ja, was war das bisher immer an? So eine Wolke oder irgendwas mit einer Zahl unten drunter, das ist jetzt anders da, das ist jetzt so ein, schwierig zu bezeichnen, so ein Stück Schlauch, ja, der dann so diagonal über den Bildschirm läuft, aber nur ein kleines Stückchen, ja, und dort drin ist dann eben zum Beispiel das Wettersymbol und die Zahl der Temperatur. Auch die Icons sind da also massiv redesigned worden, während die Icons oder während das Telefon eben viel, viel bunter wird durch die Einstellungsmöglichkeiten, die man jetzt hat, sind die Icons da sehr monochrom gehalten. Dafür kann man dann aber auch eben hier die Farben der Icons wiederum bestimmen. Ja? Da die Icons jetzt alle in diesem Monochrom, aber einfärbbar sind, ja, also Unifarben ist das eigentlich ein Monochrom, das wäre ja nur schwarz-weiß, aber Unifarben, aber einfärbbar. Könnt ihr diese Icons auch blau machen, auch rosa, grün, gelb, schwarz, ja, weiß. Alles könnt ihr dort auswählen und entsprechend werden dann die Icons umgefärbt. Also eine schöne Sache. Und all das ist eben eine, meiner Meinung nach, eine Revolution, eine kleine. Was mir sehr gut gefällt. Wie gesagt, einigen wird es nicht gefallen, aber ich finde, dass diese Designänderungen unbedingt notwendig waren, denn jedes Mal mittlerweile, wenn ich das Android-Handy in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, okay, also das System sieht aus wie 5 Jahre alt. Und genau so ist es auch. Dieses Design, auf dem das jetzt basiert, die momentanen Designs von Android, die sind auch so alt. Ja, man kann zwar einiges machen. Ich habe das Honor View 20 und da gibt es ja schon seit eh und je diese Design-Einstellungen, wo man also vieles verändern kann. Auch Icon-Formen und ja, viele Farben und hin und her. Dennoch merkt man halt immer, das ist immer noch dieses Android, dieses Material Design. Da gibt es nur wenige, sagen wir mal, des Themes, die auch hier das Design dann auch wirklich so komplett ändern. Und spätestens, wenn man dann wieder in die Einstellung geht, sieht man halt das Android-Design von vor 4 Jahren, 4, 5 Jahren. Ne? Material Design kennen wir. Das heißt jetzt hier, dieses neue Material Design heißt jetzt Material U. Und das soll eben darauf hindeuten, dass man jetzt eben selbst quasi ändern kann, das Design ändern kann, so dass einem das dann eben auch zusagt, die Farben und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich ist das Design eben ganz, ganz anders. Selbst wenn ihr die alten Schwarz-Weiß-Farben einstellt, ja, bringt nichts. Ihr habt trotzdem ein komplett neues Design. Und das ist auch gut so, Leute. Das ist auch gut so. Entsprechend, es gibt da natürlich einen ganzen Rattenschwanz, der da hinterhergezogen wird. Beispielsweise auch neue Android 12 Emojis, ja. Ich muss noch dazu sagen, dass alles, was jetzt gezeigt wurde, war die Beta 1. Das Design gilt aber als das neue Design und da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Die Emojis haben sich geändert. Einige zum Besseren, einige zum Schlechteren. Das muss man ganz klar sagen. Also mit dem neuen Mount Fuji Emoji bin ich nicht einverstanden. Ganz und gar nicht. Das sieht furchtbar aus. Grauselig. Ich weiß nicht, warum sie da das schöne Bild von Android 11 weggemacht haben, mit dem, wo sich der Mount Fuji im See noch spiegelt. Und jetzt ist dort nichts mehr zu sehen, ein komisches Icon mit Wolken verhangen und weiß auch nicht, was das da soll, keine Ahnung. Aber gut, was soll's, die Emojis haben noch nicht mal annähernd so viel Unterschied wie jetzt das normale Design, von daher wird man das hier wahrscheinlich erst gar nicht an die große Glocke hängen. Mit den Android 12 Emojis, weil die im Gegensatz zu den Designänderungen, was am restlichen System passiert ist, hier gar nichts dran Schlimmes entdecken kann, weil man einfach zu abgelenkt ist. Ja, also somit war das eine schöne Sache, was da gezeigt wurde. Die Google I.O. hat diesmal ja auch nur virtuell wieder. Ja, und das ist auch ganz richtig so gewesen, ganz klar. Man muss sagen, ich habe gedacht, da kommt dann auch nichts mehr weiter. Aber so ein bisschen was ist doch noch dann gekommen. Und zwar zum Beispiel hinsichtlich der Smartwatches. Ja. Smartwatches, die Nachricht, dass Samsung jetzt Tizen OS bei seinen Smartwatches einstellt und stattdessen das neue Wear benutzt. Achtung, nicht Wear OS, sondern Wear. Ja. Das hat natürlich auch eingeschlagen und Google und Samsung arbeiten quasi jetzt zusammen bei dem Wear, das eben auf den Uhren drauf ist. Ja, die Sprachauswahl ist ein bisschen kurios. Bisher hat es ja Wear OS geheißen und jetzt heißt es nur noch Wear ohne OS. Das wird in Zukunft noch für Verwirrung sorgen, weil immer noch werden viele Leute, ich muss mich da auch zusammenreißen, automatisch das Wear OS sagen. Ja, weil man will ja auch das Betriebssystem haben. Ne? Aber nein, es ist einfach nur Wear. Ja, also das ist schon ein bisschen komisch, aber es soll halt auch zeigen, dass es nicht mehr das Alte ist. Und das stimmt auch. Also das ist keineswegs das alte Wear OS, das ihr so kennt, sondern das wird eben was ganz Neues sein. Auch Elemente von Tizen wurden damit übernommen. Dafür wurden eben auch in diesem Teil, in diesem Wear, dann auch Elemente vom alten Wear OS genommen und sozusagen eine Konvergenz von beiden. Das ist jetzt dieses neue Wear. Und da wird sich auch einiges dann tun bei den Smartwatches von Samsung eben. Ja. Übrigens, wer jetzt eine Smartwatch hat mit Tizen OS, dann muss ich nicht grämen. Samsung hat angekündigt, dass diese Geräte noch 3 Jahre mindestens mit Software-Updates versorgt werden. Ja. Also das wird jetzt nicht komplett fallen gelassen, sondern die alten Geräte werden noch versorgt. Die neuen Geräte sind dann aber alle mit dem Wear. Okay, ja, also so viel war dann schon herauszufinden über die Smartwatches, was ja auch heißt, soll ja eine Smartwatch von Google kommen. Mittlerweile bezweifle ich das aber, weil das hört sich eher so an, als ob jetzt Samsung und Google hier zusammenarbeiten und eben Google die Software dazu liefert. Ja, Videochat als Experiment hat Google etwas gezeigt, wo mir auch die Kinnlade heruntergefallen ist. Ja. Und zwar nennt sich das Projekt Starline. Und schon in dem Video konnte man erahnen, was dieses Starline erreichen will. Nämlich, dass Leute miteinander chatten, Videochat machen können, ohne dass man noch unterscheiden kann, dass derjenige nicht im Raum ist, außer dass man ihn eben nicht angreifen kann. Aber so realistisch, dass man meint, man könnte ihn angreifen. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Im Beispielvideo wird es aber schon deutlich. Also das sieht wirklich aus, als ob zwei Leute sich hier gegenüber sitzen, nur dass diese beiden Leute räumlich sehr weit voneinander entfernt sind. Ja, viele, viele, viele Kilometer. Und das ist natürlich eine super Sache für Leute, die eben einen Videochat jetzt gerade in der momentanen Situation, aber auch darüber hinaus machen wollen mit ihren Bekannten, Freunden, die dann eben tatsächlich sich fühlen, als ob jemand wirklich gegenüber sitzt. Also es ist so frappierend, ich kann es kaum erklären, aber wenn euch jemand gegenüber sitzt, ja, und ihr, das Optische, so ist es wirklich. Ja, also Wahnsinn, man kann es nicht mehr unterscheiden. Die Leute sind verblüfft, die können es kaum glauben. Und jedes Kind würde das sofort hingehen und versuchen, da anzugreifen. Immer. Ja, weil das einfach so ist. Ja, einfach so aussieht. Man kann auch wirklich so an die Seite gucken, so ein bisschen, ja, wenn man den Kopf bewegt und so weiter. Das ist fantastisch. Und das alles ohne blöde Virtual Reality Brille, sondern an einem Bildschirm. Ja. Und das ist auch dann eben diese Magie, die da drin ist. Und das ist auch das, was noch einige Zeit brauchen wird, bis es dann tatsächlich, ja, soweit ist. Und das Ganze dann eben auch, naja, sagen wir mal, marktreif ist. Das wird noch sehr lange dauern. Was ist das, diese Technik? Ja, man weiß nur wenig davon. Allerdings gehen die Experten eigentlich davon aus, und Google hat nicht so viel gesagt, dass es eben kein 3D-Bildschirm ist, sondern dass diesen 3D-Effekt durch das Bewegen des eigenen Kopfes hervorgerufen wird. Die Bewegung des Kopfes wird durch die Kamera eingefangen und berechnet und dadurch wird der entsprechende Teil von dem Bild, das aufgenommen wird, das natürlich dann eben mit speziellen Kameras erfasst werden muss, ja, natürlich, ja, oder mit der KI berechnet wird, auch das ist möglich, dass man sich dann vor dem Gespräch einmal im Kreis dreht, ja, und dann werden die Bilder sozusagen das Aussehen gespeichert und danach wird es berechnet. Das ist noch nicht ganz klar, aber durch Bewegung des Kopfes, ja, sieht man dann entsprechend die Position und dadurch hat man faktisch ein dreidimensionales Bild, ja, weil das dann der Mensch kann es dann nicht mehr unterscheiden. Ja, weil so funktioniert ja auch echte 3D-Darstellung. Wenn man ganz exakt auf etwas guckt, hat man nur seine Augen als Stereo-Sensoren sozusagen. Ja, also minimale Änderungen der Tiefe. Und gerade bei zum Beispiel besonders nahen Abständen oder bei extrem fernen Abständen hat da diese Technologie, sage ich mal, diese natürliche Technologie, ja, so ihre Schwierigkeiten, denn viele Leute können da gar nicht wirklich wahrnehmen, wie jetzt, welches Teil von diesem Objekt jetzt näher ist und welches weiter weg ist. Man kennt es ja mit dieser berühmten drehenden Maske, ja, wo unser Gehirn gar nicht mehr erfassen kann, ob das jetzt tatsächlich Subjekt, die Nase, ne, die Nasenspitze, näher ist oder ob die weiter weg ist. Ja? Und dieser faszinierende Fakt wird dann eben ausgenutzt, um dann entsprechendes Bild so zu zeigen, wie man es sehen würde, wenn man ihn echt, also jemand gegenüber sitzt und den Kopf bewegt. Ja? Und dann stellt sich dieser 3D-Effekt automatisch ein. Also das ist die wahrscheinliche Methode, die da eben angewendet wird. Das heißt, man braucht keinen 3D-Schirm. Möglicherweise braucht man mehrere Kameras, die verteilt sind. Ja, aber auch das ist noch fraglich. Und damit ist diese Technologie dann auch tatsächlich nutzbar. Denn die Versuche wurden ja schon unternommen, 3D-Fernseher. Und ihr wisst ja, alle sind kläglich gescheitert. Und das ist ein Grund. Ja, also das war jedenfalls eine faszinierende Geschichte. Keine Vorstellung kam vom Pixel 6. Wie gesagt, das hat mich nicht sehr gewundert. Es gab noch eine kurze Info, die interessant war, und zwar 3 Milliarden Android-Geräte sind aktiv zurzeit. Das ist eine wahnsinnige Zahl, das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung, ja, umgerechnet. Also ich glaube, sind wir schon bei 7 Milliarden, ich glaube knapp 7 Milliarden Menschen gibt es schon, das ist 3,5 Milliarden, wenn genau die Hälfte, 3 Milliarden sind es, noch nicht ganz die Hälfte, aber fast, ja. Es ist nicht schlecht. Und man sieht natürlich da auch eine andere Verteilung, ganz klar. In manchen Staaten sind es 90%, in anderen Staaten sind es 40%, ja, oder 55%. Und da ist natürlich klar, dass es da Unterschiede gibt regional. Cool. Also die Google I.O. war in dem Sinne mal wieder was Spannendes, wo ich auch das Gefühl hatte danach, ich habe meine Zeit nicht vergeudet, sondern man darf sogar mal wieder träumen, Leute. Man darf sogar mal wieder träumen. Und hier auf das Android zumindest designmäßig warten, auch wenn man es kraut vor den weiteren Einschnitten im Bereich Openness halt. Aber dennoch bin ich fasziniert von diesem genialen Design. Und übrigens, jetzt bin ich mir auch ja, nahezu 100% sicher, dass die geleakten Bilder von dem Google Pixel 6 wahr sind, dass die echt sind, dass diese Renderings der Wahrheit entsprechen. Denn dieses Design vom Pixel 6 passt haargenau auf die Design Language von Material U. Anders, verrückt fast anders, ja, schön. Und ich muss sagen, das Pixel 6, deswegen gefällt mir das wahrscheinlich auch so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das, ich habe das schon mal gesagt, das ist der Future Retro Style. Ja? Also der Stil, den man in den 70er Jahren gedacht hat, so sieht die Welt in den 80er Jahren aus. Futuristische Designs, wahnsinnig futuristische Designs, die so weit ihrer Zeit voraus sind, dass die teilweise erst in den letzten Jahren umgesetzt wurden, aber dann eben doch als Retro zählen. Ja? Nur so futuristischer als die Gegenwart. Ja? Und das ist dieses Future Retro Style. Und das gefällt mir natürlich sehr gut. Und da könnt ihr ganze Innenausrichtungen und Autos und alles sehen, wenn ihr zum Beispiel die Serie UFO anguckt. Also, weiß nicht, es gibt viele, wo UFO heißen, glaube ich, aber die Serie aus den 70ern, englische Serie, und ja, Shadow war da die Organisation, ja, vielleicht hilft das bei der Suche im Internet, ja, UFO, jedenfalls hat die Serie geheißen, und da könnt ihr das sehen, die Designs sind so fantastisch, ja, und übrigens sind damals schon alle elektrische Autos gefahren, ja, also auch da wieder der Zeit voraus, ja, noch 10, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre, und dann ist endlich die Zukunftsvision von 1970 für die 80er dann 2030 eingetreten. Ja, cool. Oder 2040, je nachdem. Ja, so sieht das aus. Und damit ist natürlich auch klar, dass ich hier sehr, sehr begeistert bin von diesen einzelnen Designs. Jetzt gucke ich mal, ich werde noch hier was vielleicht noch vergessen. Hoffen wir es nicht. nur, ich muss mal gucken, ob ich hier noch was finden kann. Ja, hier, also Google hat auch noch was anderes angekündigt bei der Google I.O. Und zwar, die wollen in den Car-Key-Betrieb einsteigen. Ja, das heißt, mit den Android-Geräten sollen sich auch Autos öffnen lassen. Und bevor ihr jetzt in Begeisterungsstürme ausbricht, natürlich nur Neuautos und natürlich nur die Firmen, die eben dann auch mit Google zusammenarbeiten. Bis jetzt sind genannt worden GM, General Motors, Ford und Honda, ja, die möglicherweise hier herankommen und BMW möglicherweise. Da ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Ja, also das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn das funktionieren würde. Aber wie immer ist das natürlich eine Geschichte, die frustrierend ist für die Leute, die eben schon ein Auto haben und nicht planen, demnächst ein neues zu kaufen. Und selbst wenn man plant, ein neues zu kaufen, ob man dann wirklich danach plant und ob es da nicht wichtigere Sachen gibt, das sind halt immer die Frage. Das heißt, bevor nicht so gut wie alle Hersteller bei den neuen Autos auf dieses System setzen, ist es reine Glückssache, ob man dann eben in den Genuss kommt. Und dann ist quasi das Telefon sozusagen das, was eben der Schlüssel ist beim Keyless Driving. Ja, schon, also ich weiß nicht, das wird heute ziemlich normal sein, oder? Bei den meisten Fahrzeugen. Ja. Damals, als ich meinen Prius geholt habe, da war das noch überhaupt nicht so gang und gäbe. Da haben die Leute noch geguckt, ne? Keyless Entry, das heißt, man muss da gar keinen Schlüssel mehr rausnehmen oder so. Ich habe den quasi nie in der Hand. Ich gehe einfach ins Auto, mach auf, setze mich rein, fahr los. Ja? Startbutton und fahr los. Ja? Und wenn ich aussteige, dann drücke ich wieder auf den Button. Ne? Auto geht aus, mach die Tür zu. Ja? Und ja, muss hier so einen Kontakt berühren an der Tür, dann gehen alle Türen zu, ich gehe und fertig. Ja, also ich muss da nichts machen. Ja. So ist das. Ich fand das schön, oder ich finde das schön. Und diese Keyless Entry Systeme, die gab es dann, soweit ich das jetzt weiß, immer öfter. Und dann irgendwann ist wohl jemand auf die Idee gekommen und sagt, okay, warum muss man eigentlich noch einen Schlüssel mitschleppen, wenn man sein Smartphone dabei hat? Ja? Dann kann man das ja mit dem Smartphone machen. Ja, genau, das kann man machen mit dem Smartphone. Das ist Kuck an. Ja? Die Devices haben ja genug Funkmöglichkeiten, ich sage es jetzt über Wi-Fi oder über Bluetooth, sodass das auch erkannt werden kann. Da muss quasi ein Schlüssel gesendet werden. Und damit öffnet sich dann das Auto. Im Prinzip ist die Lösung total einfach und eigentlich sogar wesentlich sicherer als diese Keyless-Schlüssel-Funktion. Diese Systeme sind oftmals sehr, sehr schlecht abgesichert, wie schon etliche Tests bewiesen haben, während diese Codierung über die Smartphones sehr viel komplizierter sein kann und per Software-Update quasi komplett geändert werden kann, nachgerüstet werden kann. Die Keys können sehr lange sein, weil die Smartphones natürlich sehr viel leistungsfähiger sind als ein kleiner Prozessor auf einem Autoschlüssel, ja, die ja auch elektronisch sind mittlerweile. Und da ist jede Menge Power vorhanden. Die könnten hier Keys senden in Kilobyte-Größe. Und damit sind die, sagen wir mal, sehr, sehr schwer angreifbar, ganz im Gegensatz zu den normalen Schlüsseln, die bei fast allen Herstellern ziemlich schnell gehackt sind. Ja, Wahnsinn, das macht einem richtig Angst. Zum Glück brauchst dann eben doch noch ein bisschen Aufwand, so dass es wenigstens sich jeder kann. Zum Glück. Ja, gut. Also, das wäre für die Zukunft natürlich auch noch eine schöne Sache. Google hat es erkannt und arbeitet dann daran. So, jetzt komme ich noch mal zu was anderem, aber auch noch. Und zwar die IFA 2021 ist abgesagt worden. Und das ist eigentlich das, was auch tatsächlich unvermeidbar war. So auch die Aussteller oder die Leitung. Es war einfach erstmal, haben schon einige Firmen abgesagt, ähnlich wie bei der MWC. Ja, ich hoffe, ich habe es nicht wieder verdreht, in Barcelona. Ja, genau, Mobile World Congress, genau. Das haben ja auch schon etliche abgesagt, aber diese Messeleitung hat es immer noch nicht abgesagt, die Messe. Die IFA hat jetzt einen Schritt gemacht. Es gibt keine IFA 2021 also so in Präsenzform. Und das finde ich die absolut richtige Entscheidung, denn hier jetzt leichtfertig wieder steigende Inzidenzzahlen zu riskieren, ist einfach verrückt wegen sowas. So wichtig kann es nicht sein, ja, dass hier eine Messe so stattfindet. Und ich hoffe, dass auch in Barcelona sich die Leute nochmal ihres Menschenverstandes bedienen und auch den Mobile World Congress absagen, bevor Barcelona nochmal in Lockdown muss. Ne? Aber man sieht's, die Firmen reagieren auch selbst. Mehr oder minder war hier auch das die ausschlaggebende Kraft. Und auch der Mobile World Congress, da braucht ihr ja gar nicht erst hinzufahren, selbst wenn der nicht abgesagt wird, weil die wichtigsten Player, die wichtigsten Firmen haben abgesagt, die sind nicht vorhanden. Das heißt, wenn ihr dorthin geht, dann könnt ihr ein paar kleine Klitschen sehen. Ja? Und viele von denen werden auch nicht hingehen, weil eben die großen dort fehlen, die mit denen die zum Beispiel zusammenarbeiten und so weiter. Also ein Anbieter von, was weiß ich, Zubehör von Sony-Produkten werden nicht hingehen, weil Sony nicht da ist. Fertig. Ja, und deswegen wird eigentlich auch erwartet, jede Minute, dass die abgesagt wird. Ja, und von daher, ja. Die Sharp-Geräte habe ich ja vor zwei Sendungen war es, glaube ich, gelobt und habe mich gefreut, dass da ein neues angekündigt wurde, das Aquos R6. Und ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, zu denken, dass die auch in Europa rauskommen werden. Ich weiß es nicht, vielleicht war es, weil das auf einmal so prominent in den Nachrichten aufgetaucht ist. Sowohl in den USA als auch hier in Europa auf News-Webseiten. Vielleicht bin ich deswegen davon ausgegangen, ja, das erscheint jetzt der Wahnsinn. Endlich bringt Sharp ein neues Aquos-Gerät in Europa raus. Aber leider scheinen diese Träume wohl ein jähes Ende gefunden zu haben, denn in Wirklichkeit deutet nichts darauf hin. Ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Aquos R6 überhaupt außerhalb von Japan verkauft wird. Denn das Gerät wird verkauft von NTT Docomo und von Softbank Carrier. Und keines davon gibt es in Europa oder in den USA. Und deswegen ja, ist es also eher sogar sehr unwahrscheinlich. Schade um das Gerät mit Snapdragon 880 Prozessor, denn 12 GB RAM, 128 GB Storage immerhin mit Micro-SD-Karte für 1 TB ausbaubar, mit 6,6 Zoll Display und interessanten Kamera-Arrays, schien das doch wirklich eine interessante Geschichte zu sein, aber leider, leider wird man davon wohl nichts haben können hier. Schade, schade, schade. Gut, das ist leider dann auch abgehaktes Thema Sharp. Oh, sehr, sehr schade. Die andere Nachricht war noch, dass Google momentan hier offenbar externe Passwortmanager, also Third-Party-Passwortmanager, aussperren will aus ihren Apps wie beispielsweise Chrome oder so. Und da muss man mal aufpassen. Genaue Informationen gab es darüber noch nicht, außer dass eben jetzt hier in dem neuen Android, wen wundert's, eben solche eine Zugriffsmöglichkeit in der Form für externe Passwortmanager gar nicht mehr vorgesehen sind. Das betrifft zwar nicht solche sowieso zu empfehlenden Passwortlösungen wie zum Beispiel KeePass X, ja, der das dann über eine virtuelle Tastatur macht. Ja, wo man dann quasi mit einer separaten Tastatur das einfügen kann, Username und Passwort. Sofern Google nicht auch noch Third-Party-Keyboards verbieten will. Ja, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, zumindest noch nicht bei Android 12. Fragt nicht, was ich mittlerweile alles für möglich halte bei Google. Naja. Auf jeden Fall, da muss man noch ein Augenmerk drauf legen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. So, und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Realme GT bringt Android 12 Beta diesen Monat. Habe ich gesagt, anderes Thema? Pff, ja, das ist ein Scherz. Ich habe gesagt, diese Woche dreht sich alles um Android 12 irgendwie. Ja. Realme also bringt jetzt diese Android 12 Beta 1 noch im Mai. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil das ist schon bemerkenswert. Realme scheint hier auch momentan sehr stark, wie soll man sagen, aufzublühen. Die Verkaufszahlen steigen immens und auch an auch die naja, sagen wir mal, die Präsenz in den Medien ist massiv gestiegen. Freut mich, dass das so gut ankommt, dieses Realme, wobei es auch schlechte Nachrichten gibt von dem Realme, nämlich ich habe mittlerweile die Verkaufs oder die empfohlenen Verkaufspreise in Europa gesehen. Von dem Realme GT 5G. Da ist nicht mehr viel übrig von dem schönen Preis, der in China verlangt wird, sondern bei uns sollen es bis zu 800 € je nach Modell werden. Und damit reiht es sich natürlich, oder wird es bei mir auch ganz anders gleich eingestuft. Und das wird wohl auch noch jetzt diese Woche dann auch noch fallen, sollte sich der Preis bestätigen in meiner Hitliste. Denn damit ist es nur ein mögliches Gerät und nicht mehr eines der interessantesten, sondern nur noch eines, das okay ist zu dem Preis. Ne? Ganz klar. Ich weiß nicht, was da los ist, aber offenbar fangen jetzt auch die chinesischen Firmen an zu denken, man kann den europäischen Markt schröppen, weil die Leute ja eh so blöd sind und kaufen so teure Handys. Warum soll man die Handys dann billiger verkaufen? Und das zeigt auch, dass, und dann, das ist auch als Aufruf zu sehen, Leute, kauft keine teuren Handys mehr. Ganz einfach. Weil das ist, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch gnadenlos ausgenommen von den Firmen. Und das sieht man auch, wenn man eben diese Preise dann vergleicht. Dieselben Geräte kosten in China und von Indien möchte ich ja gar nicht sprechen, kosten meistens die Hälfte weniger. Das ist nicht mehr mit Steuern zu erklären oder sonstigem, ja. Bei indischen Produkten ist es oft noch mehr Unterschied, also das heißt mehr als 50% Differenz. Es tut mir leid, die Firmen bieten die Geräte zu dem Geld an, was der Markt bereit ist zu bezahlen. Und wenn ihr bereit seid, eben für dasselbe Gerät mit denselben Leistungsdaten ein paar hundert Euro mehr abzudrücken, dann werden die Firmen auch die paar hundert Euro mehr verlangen. Und deswegen gibt es nur eins: Boykott von den teuren Geräten, ganz einfach. Und dann werden es die Firmen auch wieder spüren. Naja. Gut, damit, wie gesagt, ist es bei mir natürlich ganz deutlich abgesagt. Sollte sich der Preis bestätigen, ich werde es im Laufe der Woche, werde ich meine Hitliste nochmal hier überarbeiten, wie ich das ja auch ständig mache. Und dann werden wir sehen. OnePlus bereitet ein Smartphone vor mit einem MediaTek-Chipsatz. Ja, wunderbar. Also auch OnePlus ist jetzt auf den Trichter gekommen. Warum unnötig Geld verschwenden mit überteuerten Snapdragon-Prozessoren, wenn wir die gleiche Leistung mit einem Dimensity 1200 haben können? Und deswegen wird wohl der Dimensity 1200 Prozessor in dem OnePlus Nord 2 eingesetzt werden. Und damit wird es wahrscheinlich auch auf meine Liste kommen. Klar, dauert noch, bis ich noch weitere Infos darüber habe. Aber rein von der Überlegung her ist es natürlich so, dass dieses Gerät dann günstig sein wird. Ja, weil eben schon mal weniger für den Prozessor gezahlt wird. Wenn nicht, dann ja, ist es reine Gewinnsucht von OnePlus, dann ist mein Urteil natürlich klar, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt einfach deutlich günstiger wird als eine Version mit Snapdragon-Prozessor. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Das Einzige, was man bisher noch darüber weiß, ist, dass es eine Refresh-Rate vom Display hat von 168 Hertz und Single-Kameras, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber angeblich hätte es eine Single-Kamera mit 200 Megapixel, beziehungsweise Single-Kameras, also mehrere Kameras mit je 200 Megapixel. Das wäre natürlich auch noch eine interessante Sache. Was machen die dann damit mit diesen vielen Pixel? Und wie gut kommt es dann rüber? So, neue Renderings von Google 6 Pro tue ich auf jeden Fall nochmal verlinken, so dass ihr es auch mal sehen könnt, was ich damit meine, wie genial dieses Design ist und dass es vollkommen, ganz vollumfänglich passt zum Design, zu diesem neuen Material U. Also deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass das auch absolut stimmt. Dann noch eine interessante Sache für Leute, die planen, eventuell ein Honor-Gerät zu kaufen. Es ist jetzt offiziell bestätigt, Honor Deutschland hat es bestätigt, dass tatsächlich auch Google Services wieder bei den Honor Smartphones aktiv sind, Standard sind. So, dass also Leute, die unbedingt Google Services haben wollen, müssen, dass die hier beruhigt jetzt zu Honor-Geräten greifen können, zu den neuen Honor-Geräten. Das neue Honor 50, das herauskommt, ist allerdings alles andere als ein Highlight. Da ist bei mir sofort ein Gain-Reflex eingesetzt. Also das ist nichts, absolut nichts für mich. Das Honor 50 Pro Plus, da wird man mal sehen, wenn da genaueres bekannt ist. Das soll ja einen deutlich leistungsstärkeren Prozessor haben. Und bessere Kameras, aber auch da muss ich eben jetzt noch warten. Ich warte eigentlich, oder ich habe eigentlich gehofft, dass das Honor View 40 hier ein bisschen deutlicher in den Mittelpunkt kommt, aber offenbar, weiß nicht, was da los ist. Irgendwie ist das vergessen worden für Europa irgendwie, keine Ahnung. Dann noch kurze Erwähnung, ich habe auch, was heißt kurze Erwähnung, ich werde mich hier noch mit der App auseinandersetzen hier beim Uncast, denn ich habe in der Rios Wochenschicht schon ausführlich darüber gesprochen, über das neue Amazon Music. Amazon Music hat jetzt für alle Kunden HD freigeschaltet. Ja? Beziehungsweise, stimmt nicht ganz, ihr kriegt eine Benachrichtigung und dann müsst ihr freischalten, dann wechselt ihr quasi in Amazon Music HD ohne Aufpreis. Und ab sofort alle neuen Kunden kriegen auch das automatisch auch das Amazon Music HD. Was ist das? Bisher hat man ja immer die Standard-Streaming-Optionen gehabt. Ja, bis maximal waren, glaube ich, 320 Kilobit-Sekunde, MP3, wenn ich das richtig weiß. Und jetzt ist also tatsächlich möglich, und das ist bei fast allen der Fall, in HD, das bedeutet FLAC-Dateien, also quasi ohne Verlust behaftetes Protokoll. FLAC ist ja ein Standard und entsprechend auch arbeiten die Geräte dann auch ziemlich gut damit. Es gibt mehrere Versionen, einmal die HD, da geht es dann, ich glaube 16-Bit, 44,1 Kilohertz, bis zu Ultra-HD, da geht es dann bis zu, ich glaube, wie viel waren es, 192 Kilohertz, total verrückt, ja. Und, was war das nochmal, ja, 24-Bit, genau, 24-Bit FLAC-Files. Also 16-Bit ist vollkommen ausreichend. Das danach ist eigentlich nur wieder so dieses Hörplacebo, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das spielt eigentlich noch bei Bearbeiten von Sounds eine Rolle. Das ist ausgeschlossen, ja, bei Amazon Music, klar, weil zumindest offiziell kommt ihr an diese FLAC-Dateien ja nicht ran. Es wird im FLAC-Format gespeichert, auch wenn ihr es downloadet, aber eben nicht in diesem einfachen Dateisystem, wo ihr die dann einfach, was weiß ich, kopieren könntet oder sonst irgendwie was. Ja. Und von daher stellt sich das Problem gar nicht, dürft ihr sowieso nicht machen. Ja. Offiziell von daher ist das kein Problem. Und 16-Bit, das sind sich eigentlich auch die Musiker einig, die damit arbeiten, ist nur für die Rekomprimierung interessant. So, und damit hat man dann eben ausgezeichnete Soundqualität. Ich habe das mit hier mit meinen Kopfhörern probiert. Ich habe ausgezeichnete Kopfhörer, auch das habe ich in der Reviews-Wochensicht schon mal erwähnt. Und phänomenal gut. So, die App ist die ganz normale Standard Amazon Music App. Da müsst ihr nichts machen. Die hat in den letzten Tagen eh schon ein paar Mal Updates bekommen und da kann man jetzt einfach hier das direkt sehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier sehe, ich habe mir hier das Tron Legacy heruntergeladen, also offline, in den Offline-Modus heruntergeladen. Und das ist eine Datei, die ist in Ultra-HD-Qualität. Die hat 24 Bit mit 44,1 Kilohertz. Auch das mit den Kilohertz ist so eine Geschichte. Also das ist wirklich, kann man wirklich das Ultra-HD bezeichnen, die Soundqualität. Ja, ich kann euch sagen, das ist so phänomenal, phänomenal. Aber um euch da gleich auch ein bisschen die Erwartungen zu dämpfen, wenn ihr nicht super geniale Kopfhörer habt, von einer normalen Anlage mit normalen Boxen möchte ich gar nicht sprechen, also vergisst es, ja, dann werdet ihr natürlich hier nur minimale Verbesserungen hören. Ja, es gibt da Verbesserungen zu der normalen SD-Version, zwischen HD und Ultra-HD kann man schon gar nichts mehr hören, mit normalen, guten Kopfhörern, ja, ich war ja so verrückt und habe mir mal wegen der Noise Cancellation, weil das der Kopfhörer damals war mit der besten Noise Cancellation, den es auf diesem Planeten gibt, nämlich diesen Sony 1000X Kopfhörer. Seitdem kamen schon wieder drei neue Versionen, aber trotzdem. Damals haben die grundweg besser abgeschnitten als die Bose Kopfhörer, was das ANC betrifft. Und deswegen habe ich mir das unbedingt geholt und wollte das unbedingt haben. Ja. Ja, und mit den LDAC verbunden, mit dem Smartphone, bester Codec meiner Meinung nach, der von Sony LDAC, da zeigt Sony, dass sie eben von Hi-Fi doch eine Ahnung haben, im Gegensatz zu Anbietern, wo jetzt zum Beispiel aptX anbieten, ja, das, also da merkt man auch einen Unterschied, wenn man so qualitativ hochwertige Teile hat, und dann merkt ihr das auch. Das ist wunderbar. Die App funktioniert ganz normal, wie immer. Die zeigt euch aber innerhalb dieser App, wenn ihr den Player quasi aufruft, ja, wenn also ein Musikstück gespielt wird, dann könnt ihr sehen, wie die Qualität ist. Das wird euch angezeigt. Dann steht dort entweder SD, HD oder Ultra HD. Und wenn ihr da draufklickt, dann kriegt ihr eine genauere Information, in welchem Format es ist, weil eben auch Ultra-HD gibt es auch mit mehr Kilohertz beispielsweise und so weiter und so weiter. Verrückte Sachen natürlich auch, das habe ich ja immer gepredigt. Was habe ich euch immer gesagt? Ne? Was hat euch Rio immer gesagt? Mehr Speicher braucht ihr. Die Zukunft macht nicht Halt und das, was heute normal viel Speicher ist, ist morgen verrückt wenig Speicher. Ja. Und deswegen statt Videos, ja, Videos ist ja immer so ein Problem. Ja. 4K-Videos habe ich ja schon gesagt. Jetzt wird der Speicher weggesaugt wie verrückt. Jetzt wird es auch mit der Musik gemacht. Denn bis zu dem 10-fachen Platzbedarf wird hier benötigt. Wahnsinn, ja. Das sind also richtige Datenmengen, die hier heruntergeladen werden. Und das macht sich dann auch bemerkbar. Ja. Wenn ihr also vorher 2 Gigabyte an Playlists heruntergeladen habt auf euer Smartphone, ja, und das ist offenbar bei vielen auch gar nicht so viel. Es passiert also öfters, als man denkt. Und 2 Gigabyte ist auch jetzt nicht so für heutige Verhältnisse. Ne? Ja, dann habt ihr dann, wenn ihr die neuen HD-Versionen herunterlädt von euren Songs, statt 2 Gigabyte etwa 20 Gigabyte Platzbedarf auf eurem Smartphone. Nur für Musik. Ah, okay. Jetzt wird es langsam interessant. Ja. Also das, da werden wahrscheinlich einige noch dran knabbern, die sich die Smartphones zu eng gekauft haben. Die haben jetzt die Wahl. Entweder sie hören ihre Musik trotzdem weiter in SD, ja, oder sie haben ernsthaftes Platzproblem. Ja. Gut. Wie auch immer, die Sache ist ganz gut. Finde ich absolut super. Ohne Aufpreis hat jetzt Amazon das freigeschaltet für alle, beziehungsweise alle haben die Möglichkeit, da zu wechseln. Ohne Aufpreis. Und das ist also fantastisch. Ja. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich das ehrlich gesagt eigentlich so nicht brauche. Ja. So für die Sachen, in denen ich normalerweise Musik höre, würde für mich die normale Qualität durchaus ausreichend sein. Also da bin ich ganz ehrlich, ja, in meinem Auto, obwohl das eine ganz passable Audioanlage hat, aber die halt vom Hersteller ist und keine audiophile 10.000 Euro Anlage, wo die Anlage fast teurer ist als das Auto oder so, ja, hört man einfach da nur minimale Unterschiede, wenn überhaupt, bei den Fahrgeräuschen oder so, ja, so ein Klassikkonzert im Auto hören, ja, klar, kann man machen, rechts ranfahren, anschalten, Autobatterie leersaugen, ja, und dann kann man sich das schön reinföhnen, aber ansonsten, ja, ne, unterwegs, genau, mit den Kopfhörern, ja, mit den Ohrstöpseln, auch da ist es fraglich, inwiefern das dann sein muss, ja, ein bisschen besser ist es. Wo es zum Beispiel auffällt, ist, wenn zum Beispiel sehr tiefe Töne und sehr hohe Töne gleichzeitig gespielt werden, da merkt man das dann beispielsweise, ja. Also beim Fliegenden Holländer beispielsweise, schön klassische Musik, wenn man da dann eben die dunklen Paukenschläge hört und gleichzeitig die ganz hohen Töne, zum Beispiel der, wie heißt der, Streicher, ja, und so. Und bei manchen auch beim Gesang, ja, dann merkt man, dass es beides unvermindert herauskommt, ja. Und das Typische ist ja, wenn ein tiefer Ton kommt, dann verschwindet der hohe Ton quasi im Hintergrund, der wird leiser, merkbar leiser. Das ist so ein typisches Zeichen, dass es schlecht kodiert ist oder dass es nicht ausreichend kodiert ist. Aber wenn alles gleichmäßig zu hören ist, ja, ohne dass ihr die Box natürlich überstrapaziert, ne, dann ist alles okay, dann ist alles wunderbar. Dann wird nämlich nicht etwas abgehackt, weil das andere lauter ist. Ja, dazu funktioniert ja die Komprimierung. Alles, was normalerweise nicht gehört wird, ja, man geht davon aus, ne, wenn jetzt so ein tiefer Paukenschlag ist, dann hört man die anderen Geräusche eben nicht mehr so stark. Dann brauchen die aber auch nicht so stark quasi kodiert zu werden. Also braucht man weniger Informationen, die gespeichert werden müssen. Und so hat man das dann komprimiert. Aber dann geht immer noch ein bisschen was verloren. Je nachdem, wie stark die Komprimierung ist, geht viel verloren. Oder wenn die Komprimierung gut ist, geht wenig verloren. Und bei FLAC-Formaten, das ist quasi eine verlustfreie Komprimierung, da geht gar nichts verloren. Ja? Und das ist dann genau der Punkt, wo man sagen kann, das ist faszinierend, das ist gut und alles, was darüber geht übrigens, ja, mit den Kilohertz und so und Bits und so weiter, da kann ich sagen, ja, macht euch darum keine Gedanken. Wenn ihr euch darum Gedanken machen müsst, seid ihr nicht die Zielgruppe für Streaming oder für HD-Musik auf einem Smartphone oder am Computer, sondern dann braucht ihr ganz andere Zuspielgeräte, ja, die kosten dann auch ein bisschen mehr und dann kann man sich einreden, dass man einen Unterschied hört. Okay. So, also, so soll das sein. Und ja, jetzt komme ich mal zu was anderem. Und zwar habe ich muss mal hier das Smartphone nehmen. Ich habe nämlich eine Zuschrift per Mail bekommen. Ich habe jetzt leider nicht, bin da nicht dazu gekommen, nachzufragen wegen Erwähnung. Deswegen sage ich jetzt nur mal den Vornamen. Ja, oder soll ich denn überhaupt nichts sagen? Ich sage da mal überhaupt nichts. Ja, also, wenn derjenige zuhört. Ja, und dann vielleicht nochmal kurz schreiben, ob das okay ist. Ja, dann hole ich das nochmal nach. Ansonsten ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ja, so, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn hier dieser Ordner? Ja, alles voll mit Kram hier. Eieieiei, so. Da haben wir es. So. Genau, so, also ich lese jetzt mal keinen Namen vor. Und zwar wieder geschaut, hi Ryu, ich fand deine App-Empfehlung zu EV-Map im Uncast-Podcast echt hilfreich. Bin da voll auf deiner Schiene in Sache Umweltschutz und Mobilität. Interessiere mich auch für Outdoor-Anwendungen mit Geolocation oder halt einfach mit alltäglichen Nutzen von Apps im Alltag für Fotoverwaltung, Notizen, Datenverwaltung etc. Bin auch auf deinen Tipp hin bei Fairmail gelandet, da mich die Werbeanzeigen in Gmail genervt haben. Der Schwerpunkt in deinem Podcast hat sich etwas hin zu Prozessorenvergleichen und Hardware-Specs von Smartphones verschoben. Würde mir wieder mehr Android-Anwendungen im Fokus wünschen, kaufe ja nicht jedes Jahr, halbe Jahr ein neues Phone. Ja, also zunächst mal schön, dass dieser Tipp mit diesen EV-Maps für die Elektromobilität nicht ganz so verhallt ist und dass tatsächlich hier auch Leute zuhören, die auch sich dafür interessieren, für Elektrofahrzeuge. Das freut mich auf jeden Fall. Und auch schön mit Fairmail. Ich nutze das auch nach wie vor als exklusive Mail-Applikation auf meinem Smartphone. Und kommt so viel Updates immer, neue Funktionen hinzu, ich werde schon fast erschlagen, das ist schon fast schon nervig, wie viel Updates da immer kommen bei Fairmail, aber okay, man kann es halt auch alles übertreiben. Ne? Ja, und nachdem du das so gesagt hast, muss ich sagen, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass hier im Uncast das immer mehr in Richtung Prozessoren und Telefonspezifikationen und so weiter entwickelt hat. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Und zwar, weil es eben, sagen wir mal, ja, schwierig auszudrücken, weil es eben im Android-Bereich momentan so eine totale Flaute gibt. Eigentlich gibt es fast schon alles. Alles, was neu kommt, sind nur andere Versionen oder Herangehensweisen von bestehendem. Ja, ich meine, diese Sendung ist ausschließlich fast um Android, das Betriebssystem gegangen. Und da kommt natürlich auch zum Tragen bei dem Thema so wenig Apps und so weiter, ganz klar, weil natürlich der App Store oder der Google Play Store für mich nicht mehr die Referenz ist, sozusagen, nicht mehr die Referenz sein kann, wegen dem, was man eben bei dieser Geschichte mit Huawei gelernt hat. Also ich werde nicht mehr auf den Play Store setzen, weil jederzeit quasi ich auch ein Smartphone kaufen könnte, das nicht mehr mit dem Play Store funktioniert. Und mal davon abgesehen, dass auch mein jetziges Smartphone, wobei ich es nicht mehr glaube, aber auch das könnte theoretisch auch auf einmal von heute auf morgen den Zugang zum Play Store verlieren. Ich habe ein Honor View 20. Ja. Das ist ja eigentlich schon seit Ewigkeiten keinen Zugang mehr haben soll. Ja. So hat die Panikmache im Netz bei den Newsredaktionen, vorwiegend amerikanischen Newsredaktionen, die natürlich gern das Blut sehen wollen, ja, von Honor und Huawei. laut denen funktioniert da weder Google Pay noch der Play Store. Realität und Fakt ist, es funktioniert nach wie vor. Ich habe vor kurzem erst ein neues Update bekommen von Magic UI. Komplett neue Oberfläche sozusagen. Naja, eben komplett neu ist so eine Sache. Ne? Aber eben neue Oberfläche und ja, wunderbar, es läuft alles noch. Trotzdem schwebt eben über der ganzen Android-Geschichte, schwebt eben jetzt wie so ein Damoklesschwert diese Entscheidung, die übrigens auch jeden anderen Anbieter treffen kann. Xiaomi hätte auch um ein Haar den Zugang verloren zu dem Play Store. Die Biden-Administration hat, also die neue Administration in den USA hat eben beschlossen, jetzt hier nicht weiter vorzugehen und darauf zu verzichten, Xiaomi dem quasi zu verweigern. Aber dass eben auch die US-Regierung sich da anmaßt, ein Hoheitsrecht über ganz Android zu verhängen, über diese Google-Dienste zu verhängen, ist meiner Meinung nach ein Grund, diese Dienste nicht mehr zu nutzen. Ja, deswegen ist das sicherlich auch mit ein Grund, dass ich eben nicht mehr so begeistert über jede neue App, die im Play Store erscheint, ausflippe. Ja, trotzdem, ich mach's ja als noch bei der App der Woche, ja, sofern die nicht auch in F-Droid Store, in dem offenen, freien, unkontrollierten Store vorhanden ist, ja. Gibt es da auch mal welche, die exklusiv nur auf dem Play Store zu finden sind. Aber insgesamt ist es halt so, jetzt diese Woche schon wieder, ich habe eigentlich nicht eine einzige neue App ausprobiert. Ich hole mir keine Apps mehr, ja, persönlich. Das heißt, wenn ich was ausprobiere, ist es meistens etwas, was ich denke, dass andere Leute interessieren kann, ja. Weil das, sagen wir mal, was mich interessiert, sind halt auch zunehmend gerade deswegen, ja, vielleicht auch die Spiele, weil das ist immer so eine Sache, also wenn ich einen Zugang zum Spiel verliere, dann sage ich, naja, spiele ich halt was anderes, ne? Wenn ich aber zum Beispiel Zugang zu zum Dienst verliere, der eben hier mit dem Google Play verbandelt ist, ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt ständig Neuerungen von Google Pay hier an die große Glocke hängen würde, ja, dann müsste ich mir natürlich auch eingestehen, dass wenn ich den Zugang zu Google Pay verliere, dass dann die schöne, super tolle Funktion, die ich gepriesen habe, dann weg wäre. Ja, also es ist halt so, dass natürlich auch da die persönliche Nutzung von mir damit reinspielt. Und wenn ich eben keine Apps benutze mehr vom Play Store oder keine neuen Android-Apps mehr benutze, dann habe ich halt auch wenig da zu sagen. Ja, ich muss mittlerweile gezielt nach einer App der Woche suchen, was ja früher immer so war. Ich habe so viele Apps installiert und runtergeladen, ja, und mir angeguckt. Und wenn dann eine besonders cool war, die war dann App der Woche, die wurde dann App der Woche. Ja. Oder wenn mir zum Beispiel jemand eine Zuschrift gegeben hat, dann habe ich die App probiert, ja, und zack, aber jetzt kommen wieder Zuschriften für Apps, ja, guck dir mal die App an, was hältst du davon, und es kommen aber auch keine Apps mehr von mir, wo ich einfach so teste, ja, weil alleine schon, wenn ich einen Play Store aufrufe, da ist auch Google mit Schuld übrigens ein bisschen, denn mal abgesehen davon, dass ich finde, dass das eben eine besonders schwierige Situation ist, wenn die US-Regierung hier den Play Store komplett in der Kontrolle hat und das auch aktiv ausübt, diesen Druck. Ja. nicht nur Druck, sondern das klipp und klar anderen Firmen Zugänge verbietet, da muss ich schon sagen, das ist eine Sache, aber die andere Sache ist, selbst wenn das ganz, wenn das alles jetzt gar nicht vorhanden wäre und Google und die Google-Dienste und alles wäre super sympathisch und alles komplett frei für die ganze Welt, ja, auch wenn man vielleicht in Asien wohnt, ja, und es wäre dort alles wunderbar, alles klar, ja, ich öffne den Play Store und ich sehe hier nur noch eine Katastrophe. Es ist so schlimm, finde ich, den App Store momentan, dass ich damit gar nichts mehr anfangen kann. Das ist furchtbar, wo vorher schöne, übersichtliche Listen von Apps waren, die man durchschauen konnte, ja, sind jetzt nur seitwärts scrollende Empfehlungen, ja, von einzelnen Apps, überhaupt keine Übersicht mehr, totales Chaos in Sachen, dann steht hier Vorschläge für dich. Also, ne? Was dort drin ist, das entbehrt jeglicher Grundlage. Ich weiß nicht, was ist nur los? Nicht eine einzige App, die zum Beispiel jetzt hier drin ist, das sind jetzt übrigens auch nur in dieser Kategorie 2, 4, 6, 7 Apps drin, ja. Nicht eine einzige ist auch nur annähernd interessant. Noch nicht mal ansatzweise. Das ist furchtbar. Das sind Apps, die würde ich niemals, niemals installieren. Niemals. Also müsste stehen, Vorschläge absolut nicht für dich. Dann würde das stimmen. Ja. Und der ganze Aufbau von dem Google Play Store ist einfach eine absolute Katastrophe geworden. Dieses Rechts-Links-Scrollen finde ich das Schlimmste, was jemals Google gemacht hat. Diese App, dieser Play Store ist für mich nicht mehr zu benutzen. Komplett. Und deswegen ist es auch für mich ein totaler Graus, hier irgendetwas zu finden, zu suchen. Ich gucke hier schon gar nicht mehr rein. Ich gucke mir schon die Apps im Internet an. Ja. Und gehe dann um die einzelnen Seiten und wenn ich eine App ausprobiere, dann gehe ich dorthin und rufe die App auf, gezielt über die Suche. Aber das Finden, Suchen, Inspirieren lassen, das kann man hier nicht mehr. Absolut nicht. Das ist eine Katastrophe und das zählt natürlich auch mit rein. Ich werde probieren, in Zukunft ein bisschen mehr wieder auf die Software zumindest mal zu achten. Ja, aber ich muss sagen, es wird doch schon eher hardwarelastig bleiben, weil das ist halt auch das, was bei mir im Fokus, im Mittelpunkt liegt, die Hardware, weil mir die Software, ehrlich gesagt, mittlerweile ziemlich egal ist. Ja, die Hardware ist das, was jetzt für mich persönlich zählt, ja, und darauf am besten ein alternatives System, ja, wenn's denn welche gibt, ja, bei den meisten nicht so, aber ich ein gutes Smartphone mit Harmony OS ist mir 10-mal lieber als ein Android-Phone, also ein normales Phone mit dem normalen Android drauf. Ja. Und wenn die Leistungsdaten und die Preise gut sind bei den Harmony-Geräten, bin ich weg von Android normal, Standard und bin auf der Android-Version von Harmony. Ja. Ganz klar. Weil eben der Rest für mich nicht mehr so zählt, wie das eben noch vor ein paar Jahren gezählt hat, als es noch nicht so war, dass eben eine Regierung hier Firmen am anderen Ende der Welt damit erpresst, dass man, Achtung, Anführungszeichen, TM, Bullshit, Bingo bereithalten, ne, amerikanisches Gedankengut, ja, nutzt und das dann als illegal erklärt für die Staaten, die einem nicht passen. Also das ist schon wirklich heftig. Ne? Und daher kommt das Ganze. Ich probiere es, wie gesagt, ein bisschen dagegen zu wirken, dass ich mich weiter um die Software kümmere, aber das wird schwer sein. So, App der Woche. Haha, das war allerdings eine harte Geburt. Ja, nicht nur aus dem Grund, den ich eben schon erwähnt habe, ja, sondern weil die App, die ich dann in den Fokus gerückt habe, so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich habe es ja normalerweise genau, wie ich jetzt auch zum Beispiel gesagt habe, mit dem neuen Android-Design, das mich durchaus anspricht und mich heute mal begeistert hat, ja, eher ein bisschen, eher überladen als zu simpel. Auf der anderen Seite ist aber das neue Bedienkonzept oder das interessante Bedienkonzept von Discrete Launcher sehr interessant. Ja. Da ist nämlich grundsätzlich erstmal nichts auf dem Bildschirm außer der Statuszeile. Fertig. Also simpler geht's nicht mehr. Da gibt es keine Apps, die ihr als Shortcuts auf den Screen legen könnt, aber dafür könnt ihr hier leicht an Favoriten kommen, die ihr vorher festgelegt habt, nämlich auf, nachdem ihr einfach auf dem Bildschirm nach unten swipet, ja, zack, also nach unten zieht, dann erscheinen die Favoriten. Wenn ihr nach oben wischt, dann kommen alle Applikationen, also so wie eben so ein wie nennt man das? So ein App-Drawer, so ähnlich, ja. Nur das, also dieses ganze System, App-Drawer und so weiter, das gibt's eigentlich so nicht. Ja. Und dann ist noch die Möglichkeit, beziehungsweise die ist ja klar, dass ihr die Favoriten auch dann auswählen könnt und hier ordnen könnt. Und damit hat man eigentlich das prinzipiell schon. Ja, es gibt Folders noch, also so Ordner, wo ihr dann mehrere Applikationen zum Beispiel in euer Favoriten reinpacken könnt, damit es ein bisschen umfangreicher gestaltet werden kann. Ja. Man kann Apps auch komplett ausblenden, die tauchen also überhaupt nicht mehr auf. Ja. Und dann gibt es eben auch noch diese Benachrichtigungsfunktion für die Favoriten. Ja, das heißt, man kann da auch quasi als Notifications quasi auf Favoriten auch zugreifen. Sehr interessante Geschichte, ein bisschen schwierig zu erklären. Aber die Prämisse ist dort quasi überhaupt nichts auf dem Screen, außer eben die Menüs, die ihr einblenden könnt bei Bedarf und von dort aus dann die Apps starten. Das hört sich erstmal komisch an, ist aber auch ziemlich effektiv. So effektiv, dass manche Leute, die eben am Tag nur bestimmte Apps oft nutzen und die anderen eher weniger nutzen, dass diese Leute dann hier ein super effektives, schlanken Launcher kriegen, der sich eben so einfügt in das Thema, was ihr wählt, also in euer Aussehen vom Smartphone, das Theme, dass es eben total unauffällig ist und mit jedem Theme zusammenpasst. Ja? Also es ist eine interessante Geschichte. Meiner Meinung nach genau das Gegenteil von dem, was jetzt das neue Android darstellt. Und wenn ihr vielleicht auch das neue Android-Design dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagt, oh Gott, nein, dann könnt ihr zumindest mal diese Screens vorher dann eben damit überbrücken. Nur halt die Einstellungsmenüs und so weiter, das sind dann wieder Sachen, die eben rein vom Betriebssystem konfiguriert werden und nicht eben von diesem Launcher. Genau. Ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich noch. Ja, zum Beispiel Eigenpacks kann man einbauen, sodass ihr auch eure Icons komplett verändern könnt. Das ist was Schönes. Und auch quasi das Gerät dazu zwingen, in Portrait-Modus zu schalten, sodass ihr, wenn ihr das Handy dreht, dass es dann eben nicht den Bildschirm dreht. Für zu lesen im Bett ist es zum Beispiel sehr, sehr interessant, ja, wenn man das eben einstellen kann. Ja. Es gibt zwei Versionen, und zwar einmal bei F-Droid und einmal beim Play Store. Beim Play Store könnt ihr für 2,99 die Vollversion kaufen. Ja. Das kommt natürlich dem Entwickler zugute. Dieser Launcher ist eine Open Source App und somit kommt das eben diesem Entwickler zugute. Der sitzt in Frankreich übrigens, ja, und von daher ist das gar nicht so schlecht. Oder ihr nimmt die Version aus dem F-Droid Store. Die ist kostenlos, ist aber die Vollversion. Das steht auch hier bei der Version für 2,99. Alternativ, diese komplette Version ist verfügbar auf F-Droid. Und da wäre es doch cool, wenn ihr das dann auch wirklich nutzt und die App gut findet, wenn ihr auch dem Entwickler dann diese 2,99 zukommen lassen würdet über Spenden, die es da ja dann ermöglicht wird hier in F-Droid, ja, und damit der sieht, das lohnt sich auch, wenn man das auf einem offenen, freien App Store veröffentlicht und nicht nur im Google Play Store. Danke an den Entwickler, dass dies auch tatsächlich möglich ist und dass man das großzügig tatsächlich kostenlos die Vollversion auf F-Droid bekommt. Also und Discrete Launcher, so heißt die App, im F-Droid oder im Play Store. Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Links dazu findet ihr in den Shownotes, dort wo es auch den Link zu der App der Woche und zu einigen anderen Themen gibt, die heute behandelt wurden. In den Shownotes, ja, stehen auch noch ein paar andere Infos mit drin. Die Shownotes findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Man müsste mal gucken, irgendwo sind die da. Ja, und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!